Hip-Hop. Hip-Hop. Ist. Hier ein Interview bei Ekolodit mit President aus Wuppertal, 27, kurze Haare, verträumte grün-blaue Augen, eine recht große Nase und ein unrasiertes Kinn. Das war so 99 und ich glaube, das hat viel mit Hammerhart von Beginnern zu tun. Ich war ja jung und ich glaube tatsächlich, dass mich Philipp Rau zu Rap gebracht hat. Also der Sohn von Johannes Rau, mit dem ich damals in einer Klasse war. Der hat damals Beginner gehört und dann habe ich das auch gehört. Ja, Rappen ist ja etwas, was man leicht selber machen kann. Ich habe halt früher, damals war ich halt so ein Typ, der halt irgendwie so sehr schnell irgendetwas selber gemacht hat. Ich habe ja damals auch viel Computer gespielt und dann habe ich auch selber Computerspiele programmiert und ich habe auch Comics gelesen, dann habe ich selber Comics gemalt. Also dann irgendwann habe ich halt Rap gemacht. Ich habe das erste Mal über Beats gerappt, das war, glaube ich, diese drei Cypress Hill Beats, die bei dem Kingpin dabei waren, das damals so ein Ego-Shooter war. Das war irgendwie damals etwas total Flashiges und Neues, dass die halt Cypress Hill-Stücke lizenziert haben, was ein bisschen dumm war, weil das Spiel geht ja eine gewisse Zeit und dann hörst du immer dieselben drei Beats von Cypress Hill die ganze Zeit. Und halt sonst so über B-Seiten halt irgendeinen Scheiß schlecht aufgenommen und das war auch sehr lange alles sehr wack, was ich gemacht habe. Also ich habe ja, weiß ich nicht, vielleicht 99 angefangen zu rappen. Und das war auch echt bis halt 2005 war das auch alles echt scheiße. Heute geht das ja schneller. Also die Rappers in erprobten Kiddies, so, die sind ja irgendwie so schneller, irgendwie okay, so rap-technisch. Bei mir hat das extrem lange gedauert, bis das klar ging. Ich glaube, ich kann alles machen, was ich will. Ich könnte halt auch Sachen machen, die jetzt irgendwie so extrem wirklich lustig sind. Ich finde halt auch vieles, was ich mache, ist auch schon durchaus humorvoll, was manchmal nicht so gesehen wird. Aber ich könnte halt auch irgendwas richtig Lustiges machen, einen richtig witzigen Song, aber ich glaube halt, dass das irgendwie... Ich hätte da halt gar keinen Bock, so etwas zu machen, so wirklich dauerhaft das rauszuhauen, so, weil ich halt irgendwie viel lieber... Ja, weiß ich nicht, weil ich halt irgendwie so als großer Nas und Rugged Man und was weiß ich Fan halt irgendwie doch mehr Bock habe, so richtig halt so die Dinge rauszuhauen, wo ich halt glaube, dass man da zumindest potenziell noch in 10 Jahren was von hat. Und deswegen will ich halt auch nicht so Gag-Geschichten machen. Also die würde ich als President nicht machen, die wollte ich aber auch einfach so jetzt als Nebenprojekt nicht machen. Also ich würde halt jetzt auch nicht sowas machen, wie zum Beispiel jetzt Jotta mit halt, der Spitclick gemacht hat, so also nebenbei einfach halt so sich über diese Brr-Brr-Rapper lustig machen. So, das würde ich halt viel lieber dann irgendwie in so einzelnen Lines in meine Tracks einbauen oder so halt irgendwie als Adlib von einem Track labern. Aber ich würde halt jetzt irgendwie nicht so, zum Beispiel nicht so Comedy-Quatsch machen, aber ich brauch's halt auch nicht. Und deswegen, also das finde ich eigentlich immer, das ist sehr gut, wenn man halt als Künstler, wo halt die Selbstdarstellung irgendwie auch was zählt und es halt nicht wie so ein literarischer Autor, wo es halt nicht egal ist, weil du halt irgendwie verschwindest und das Werk halt quasi für sich alleine steht, sondern als Rapper, da bist du ja auch zur Person immer in das integriert, was du machst. So, du kannst ja nicht von dir wegkommen. Und da finde ich es halt sehr wichtig, wenn man da halt vieles unterbringen kann. Und das... Da bin ich halt, wie gesagt, ich bin zum Beispiel großer Nas-Fan und Nas kann halt in das, was Nas ist und was er halt auch nach außen hin darstellt, kann er eigentlich auch fast alles integrieren. So. Ist halt nicht limitiert darauf, dass er halt jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, so bei KIZ kannst du dir halt sehr schwer irgendwie noch jetzt einen wirklich ernsten, so emotionalen Track vorstellen. Bei Kollega ist ja jetzt sowieso eine komplette Kunstfigur, da geht das dann eigentlich überhaupt nicht mehr so. Das ist dann halt wirklich so eine sowas Artifizielles und wirklich so ein künstlerisches Projekt und von dem ist halt auch nur etwas Bestimmtes möglich. So. Und ich habe da jetzt eigentlich immer versucht, relativ weit zu halten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass mir das sonst jemand abgenommen hätte. Ich wollte das halt, von Anfang an wollte ich ja die Sachen irgendwie übers Internet verbreiten. Also so ab 2006, als ich halt gedacht habe, jetzt mache ich hier Next Level. Habe ich ja von Anfang an das über eine Website verbreiten wollen. Und damals war jetzt, glaube ich, auch MySpace noch nicht so groß. Also das war so gerade im Kommen. Und ich habe mich da halt auch eher immer geweigert. Ich fand das halt nicht so geil. Und wie ich halt Facebook jetzt heute auch nicht so geil finde. Und deswegen habe ich halt jetzt hauptsächlich immer diese eigene Seite. Nee, bei MySpace war das immer so ein gegenseitig sich einen vorwichsen. Da haben wir alle immer irgendwie sich so gegenseitig. Also jeder wollte immer möglichst viele Freunde haben, weil man den Freunden ja dann immer irgendwie Kommentare auf die aufs Gästebuch posten konnte. Und dann haben ja alle immer ihre Eigenwerbung dahin gepasst. Und das war halt immer. Das ist ja dann auch immer so ein ich zeig dir meins, zeig's mir deins. Und das fand ich immer relativ wack. Und das. Dann ist halt auch einfach immer eine andere Hemmschwelle da, die Leute anzulabern. Also wenn ich halt irgendwie so E-Mails von Fans kriege, dann ist das halt okay, weil das dann irgendwie kann man sich auch noch stärker aussuchen, inwieweit man jetzt darauf antwortet. So, aber ich finde halt so bei Facebook, gerade hat sich das ja so entwickelt, dass halt da so ein, dass da so ein gefördertes ADS, dass die Leute halt jeden Tag online sind und irgendetwas posten, damit halt irgendwas gepostet ist und damit halt irgendwie so die Leute bei der Stange bleiben. Und das ist halt nicht die Art und Weise, wie ich halt irgendwie jetzt mir eine Zuhörerschaft züchten möchte. Ich finde das total ekelhaft. Ich mag halt nicht dieses. Es gibt so einen Track von Flair. Da ist er so von dem SBM, dem neuen, was weiß ich. Das ist. Da macht er irgendwie so, wenn du ein echter Fan bist. Dann hast du die CD gekauft und du machst das Zellophan auf und du pumpst die CD, während du in deinem Auto fährst und bla und bla und blub und dieses. Ich hasse also diese Support-Scheiße und dieses so, die Leute irgendwie so zu oktroyieren, dass die irgendwie so eine Art Gefolgschaft von einem bilden sollen. Ich finde das total ekelhaft. Ich würde das halt niemals wollen. Ich finde das auch immer total furchtbar, wenn halt jetzt sowas wie Hass und Hoden, die eigentlich. Wo der Retro-Gott halt sehr eigentlich dafür steht, dass man selbstständig denkt, wenn die dann halt so auch voll von YouTube-Kommentaren sind, wo dann halt irgendwie so jedes Wort von dem so mechanisch runtergebetet wird und man halt so eine völlig, also so eine Selbstaufgabe grenzende Anhimmelung da hat. Das will ich halt nicht. Also auch, ich will eigentlich deshalb auch gar nicht so Fans haben. Ich finde das furchtbar. Ist aber auch, also so, die können ja auch trotzdem das alles total geil finden. Ich bin ja auch extremer Nas-Fan oder so, aber ich muss ja deshalb nicht immer jeden Scheiß gutheißen, den jemand macht. Und das finde ich halt. Und das finde halt bei Facebook, dass irgendwie habe ich das Gefühl, das befördert das. Man ist halt irgendwie so unter Zugzwang, sich mit den Leuten zu unterhalten, was ich halt nicht haben möchte. Ich will keine Kongos. Diese President-Geschichte, das ist ja irgendwie so 2005, 2006, da quasi so eine Metamorphose stattgefunden, was halt damals auch tatsächlich viel halt mit meiner Bukowski-Rezeption und so zu tun hatte, dass ich halt irgendwie das Gefühl hatte, man könnte halt das, was ich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben ausdrücken wollte, kann man halt irgendwie besser ausdrücken, als das halt jetzt bei anderen Rappern geschehen ist. Also quasi so, dass mich halt die damaligen Vorbilder nicht so geturnt haben. Damals war ja sowieso die große super wacke Dipset-Phase. Und ich habe auch ein bisschen die Theorie, dass damals halt so all diese, wenn man sich Ego-Shooter von Morlock ist ja glaube ich von 2004, unprofessionelle Musik von Hass und Hoden ist von 2004 und JW hat damals ja auch seine ersten Sachen gemacht und 2006 kam ja glaube ich sowohl die Symptome als auch die Schock fürs Leben. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass damals all diese, also diese, was ich so zusammenfasse unter diesem alternativen Rap, dass das damals irgendwie auch viel entstanden ist, weil damals dieser Mainstream-Rap oder was halt, das war ja gar nicht wirklich Mainstream, war all diesen Rap, den alle gemacht haben mit diesen bunten Klamotten und alle so auf Snugger pillert, was ja total absurd niemanden interessiert hat eigentlich, aber jeder hat es gemacht. So, ich glaube, der hat auch so ein bisschen diese Anti-Bewegung provoziert. Also vielleicht nicht, dass jetzt Morlock Dilemma heute krass anders rappen würde, wenn es das nicht gegeben hätte, aber vielleicht wäre er jetzt im Nachhinein nicht so erfolgreich geworden, wenn halt nicht irgendwie 2004 bis 2006 die Leute sich so krass gedacht hätten, was der Fick sollen diese behinderten Rapper mit ihren behinderten New Era Caps in diesen behinderten bunten Klamotten, diese ekligen Adlibs und alles. Ich habe den Faden verloren, ich bin abgeschliffen. Die haben ja halt gemacht, was die gemacht haben. Das war ja jetzt auch nicht schlecht, unbedingt komplett. Jetzt gerade also bei Snugger, der hat ja irgendwie sehr intensiv seinen Holzhammer-Rap gemacht. Und das war ja auch zwischen, das hat ja auch seine Momente gehabt. Die rappen halt so. Kannst ja auch sagen, jetzt so die, wie halt Cello Abdi und Haftbefehl mit Sprache umgehen, ist ja auch was komplett Eigenes. Und auch, das könnte ich ja nicht. Das ist halt auch irgendwie eine rap-technische Weiterentwicklung, weil das halt auch, dieses Schnelle hat halt auch oft so dieses deutsche Streberhafte, finde ich. Also so, das ist ja auch genau das, was dann irgendwie so die Foren-Kiddies an Hafti Hayden so, weißt du, weil dann irgendwie man die Skills halt nicht mehr so leicht abzählen kann an der an den sauber vorgetragenen Silben oder an den halt den Endreimen, die halt irgendwie, also die Doppelreimstrukturen, die dann halt irgendwie da besonders schön deutlich am Ende der Silbe stehen, sondern dann halt, ja, man kann halt die Skills irgendwie nicht so einfach wahrnehmen, weil es halt einfach darauf ankommt, dass halt mit einer größtmöglichen Lässigkeit halt jetzt diese drei Worte genauso ins Mikrofon zu blaffen, dass es halt Bäm macht, obwohl da eigentlich, wo man eigentlich gar nicht so genau weiß, warum. Das ist halt extrem, also ich sehe da auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Jetzt vor allem für Gangster-Rap, was ich halt in Deutschland immer sehr verkackt gefunden habe, bevor Hafti kam. Weil das halt auch immer so ein bisschen arg teutonisch war und immer so stark nach SA klang. Da ich ja so unverschämt wenig gebucht werde für irgendwelche coolen Sachen, war jetzt My Love Style, war sehr geil. Also da halt mal vor 900 statt vor 90 Leuten auftreten, ist halt auch mal geil. Ja, das ist einfach noch nicht so viel. Deswegen sind mir da vielleicht die einzelnen guten Live-Erlebnisse eher im Gedächtnis als halt irgendwie jetzt halt so das Gefühl, dass halt die Alben draußen sind und gut ankommen. Ich meine, jetzt als wir halt irgendwie zum Beispiel das Video zu Als wollte Gott uns ersaufen fertig hatten, das war halt extrem geil. Also das, wenn ich halt so Sachen selber, also die Sachen, die ich selber mache, die feiere ich halt auch extrem. Und das sind dann alles sehr, das sind sehr kokainmäßige Momente einfach. Das ist halt wirklich, wenn ich zum Beispiel bei diesem Part, der auf dem Surprise-Ding so ein bisschen verkackt ist, der aber eigentlich sehr geil ist, weil der hat den ja falsch besetzt ursprünglich. Aber als ich den Part geschrieben habe, also das ist dann wirklich so ein richtig kokainmäßiges, ich starte einfach, wer will was hier fassen. Das ist richtig, richtig heiß. Aber das habe ich halt oft, weil ich da sehr oft gute Parts schreibe. Und halt so Auftritte war auf My Love Style, das gab es halt bis jetzt nur einen in dieser Größenordnung. Und jetzt halt während der Tour waren halt auch geile Auftritte bei. Das war halt sehr schön. Und im Endeffekt, man fragt sich auch irgendwann, also gerade bei mir merkt man ja vielleicht, dass das auch so sehr reflektiert ist, was ich halt irgendwie an Erfolg haben will und was nicht. Und ich will ja schon keine Kongos und ich lege auch jetzt nicht so groß Wert darauf, auf der Straße angelabert zu werden oder so. Und mit der Idee, da großartig Geld zu verdienen mit Rap, habe ich ja auch schon länger abgeschlossen. Und dann bleibt eigentlich halt hauptsächlich noch irgendwie Live-Rap als halt einerseits die Möglichkeit, doch noch ein bisschen Geld rauszuschlagen aus diesem verschwendeten Talent und halt irgendwie als so positive Erlebnisse. Das sind halt so die Sachen, die mir dann halt noch bleiben, eigentlich so als wirklicher Erfolg, der halt irgendwie Sinn macht. Ich fand diesen vier Elemente Blödsinn, der hat halt immer irgendwie was von so, für mich hat das irgendwie so was World of Warcraft-mäßiges, so, weißt du, so, es ist irgendwie so die Leute, das ist halt irgendwie wie so Action-Rollenspiel, so, yeah, du bist ein Breaker, ich bin ein Sprüher. So, weißt du, so wie, du bist ein Druide, ich bin ein Elf, lass zusammen meine Crew gründen und die Wack MCs in den Wäldern schlagen. Ich weiß nicht, ich finde das wack. Und es ist ja auch völlig willkürlich, so diese komische Auflistung von vier Hip-Hop-Elementen. So wie ich Rap mache, ist halt zum Beispiel einfach der, diese Idee der Intertextualität, die halt im Sampling drin ist, die ist halt bei mir sehr stark. Weil du halt, du merkst ja so bei meinen Sachen, ist ja so, dass auch immer viel so Filmsamples reingebracht werden und dass halt irgendwie natürlich auch diese literarischen Zitate und Referenzen drin sind und irgendwie, dass halt viel Pop oder Hochkultur, aber dass halt alles irgendwie so zusammenfließt und halt irgendwie jetzt so ein neues Medium transportiert wird. Und das finde ich halt zum Beispiel viel wichtiger. Insofern stecken für mich halt Filme und Rap halt sehr stark zusammen. Das ist ja auch dieser naive Authentizitätsgedanke, der halt im Hip-Hop oft durchkommt, dass man halt irgendwie eine Deckungsgleichheit zwischen der Person, wie man glaubt, wie sie ist, was auch immer das heißen soll, feststellen muss mit dem, was halt gerappt wird. Aber im Prinzip, also erstmal, wenn du 10 verschiedenen Leuten halt irgendeinen Text zeigst oder halt auch irgendein Bild, also wenn 10 Leute halt irgendwie einen Rapper wahrnehmen, dann werden ihn ja auch 10 Leute anders empfinden. Und für bei den einen kommt vielleicht eher so ein aggressives Moment durch, bei dem anderen vielleicht irgendwie ein intellektuelles, bei den anderen finden das eher lustig. Das heißt, du hast 10 verschiedene Wahrnehmungen von einem und demselben, von einer und derselben Darstellung künstlerischen. Und gleichzeitig ist es halt fraglich, ob du als Person irgendwie so eine Essenz hast, wie du wirklich bist. Also ich würde das halt leugnen. Und im Prinzip, also Man kann das jetzt so irgendwie so ein bisschen trivial verkitschen so ausdrücken, dass man halt man ist, was man macht oder was auch immer. Aber es gibt halt so keinen Kern. Es gibt, also du kannst dich halt nicht häuten wie eine Zwiebel und irgendwann kommst du zu deinem wahren Ich und so bist du wirklich und bla und blub. Das halte ich halt für Schwachsinn. Was es ja zum Beispiel nicht gibt, ist, dass halt irgendein Rapper auftritt und er rappt die Texte von anderen Rappern live. So, also sowas, du bist ja immer so sehr, dass das Performative ist halt sehr stark an das Textliche gebunden zum Beispiel. Also du rappst nur die Texte, die du halt selber schreibst. Und jetzt bei jemandem wie Dre, wo man halt weiß, dass er seine Texte selber nicht schreibt, steht dann halt auch die Diskussion im Raum, ob Dre dann noch als Rapper gelten kann. Was mir das bedeutet, was ich in diesem Feld getan habe, auch das weiß ich nicht. Ich finde das selber oft sehr großartig, was ich gemacht habe. Und deswegen, das ist gut. Das weiß ich nicht so mehr. Ist ja jetzt nicht geiler, irgendwie jeden Abend Playsy zu spielen. Oder halt bei World of Warcraft sich irgendeinen krassen Breakdancer zu erschaffen. Ist ja alles nicht geiler. Da ist auch irgendwie Wert machen geiler.